kann man als dreifache Balance beschreiben. Zuerst zwischen objektiven und subjektiven Tendenzen. Klassisch ist eine Musik zu nennen, die nach objektiven Maßstäben in jedem Moment in sich richtig ist und doch gleichzeitig jeder spontanen Regung Raum zu geben vermag. Scheint schon eine solche Balance kaum realisierbar, so ist es das Gleichgewicht in anderer Hinsicht nicht minder. Theodor Adorno hat es einmal als das ganz Einfache auf dem höchsten Formniveau bezeichnet. Hier handelt es sich um das Gleichgewicht zwischen sogenannter unterer und oberer Musik, um eine selbstverständliche Kommunikation zwischen Volks- und Kunstmusik also, wie sie zuletzt noch an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert bestanden hat. Gleichwohl ist der vollkommene Einstand von unten und oben nur ganz selten verwirklicht worden. Endlich ist ja Klassik noch ein weiteres balanciertes Schweben, Musik, die nicht mehr Ancilla Theologiae, Magd der Theologie ist, und noch nicht subjektives Selbstbekenntnis, sondern freie, absichtslose Sprache, ausdrucksvoll in höchstem Grad, ohne dass doch etwas, ein bestimmtes, ausgedruckt werden soll, also autonome Kunst. Dies hat schon Schumanns Zeit nicht mehr ganz verstehen können. Denn wenn etwas, so wäre der Weg zur Autonomie des Kunstwerks bei Joseph Haydn zu verfolgen gewesen. In einer Konzertkritik vom Januar 1841 schreibt Schumann: Haydnsche Musik ist hier immer viel gespielt worden. Man kann nichts Neues mehr von ihm erfahren. Er ist wie ein gewohnter Hausfreund, der immer gern und achtungsvoll empfangen wird. Tieferes Interesse aber hat er für die Jetztzeit nicht mehr. Die Verkennung der eigentlichen Bedeutung Haydns hing wohl auch mit der Tatsache zusammen, dass ein sehr großer Teil des haydnschen Werkes im 19. Jahrhundert total unbekannt war und die Anhänger dieser Musik nur von sehr beschränkten Teilaspekten ausgehen konnten. Zumindest über die erste der von uns genannten Balancen, die das Klassische ausmachen, scheint sich Haydn übrigens durchaus klar gewesen zu sein. Als er dem Vater Mozart gegenüber seine schrankenlose Bewunderung für Wolfgang Amadeus ausdrücken wollte, tat er es mit folgenden sehr charakteristischen Worten: Ich sage Ihnen vor Gott als ein ehrlicher Mann, Ihr Sohn ist der größte Komponist, den ich von Person und dem Namen nach kenne. Er hat Geschmack und überdies die größte Kompositionswissenschaft. Diese ist der eine Pol. Objektive Beherrschung des musikalischen Materials mit allem, was sich daraus bewusst machen lässt. Geschmack dagegen bezieht sich auf die Möglichkeit des großen Komponisten, subjektive Intentionen musikalisch erscheinen zu lassen, so, dass diese sich ohne Rest mit der objektiven Seite nicht nur verbinden, sondern geradezu in sie einschmelzen lassen. Gerade für die Kompositionswissenschaft, wie Haydn sich ausdrückt, finden sich in der Oxford-Symphonie hervorragende Beispiele. Etwa in der Beherrschung von Kontrapunktik in den Durchführungen der Ecksätze. So eine Stelle aus der Durchführung des ersten Satzes. Auch im Finale spannt sich ein solcher kontrapunktischer Durchführungsbogen. Man macht sich wohl meist zu wenig klar, dass Haydn mit solchen Partien sinnfällig eine Brücke vom gelehrten zum galanten Stil des 18. Jahrhunderts und damit von der ersten zur zweiten Epoche dieses Zeitalters schlägt. und dies offenbar nicht etwa in musikgeschichtlicher Reflexion oder philosophischer Besinnung, sondern einfach als Mann der Praxis, der ein sehr genaues Ohr für musikalische Tendenzen hat und überdies die Wirkung jeder Einzelheit genau zu kalkulieren vermochte. Wir hörten Haydns Symphonie Nummer 92 voriges Mal von Otto Klemperer dirigiert. Die heutigen drei zur Diskussion stehende Dirigenten, Hans Rosbaud, Antal Dorati und Georges Sell, sind sich in der Grundvoraussetzung des Tempos ähnlicher als jeder von ihnen verglichen mit Klemperer. Wir vermuteten, dass das Zeiterlebnis Klemperers so nicht mehr wiederholbar ist. Manches, wie das enorm breite Adagio bei Klemperer, steht schon an der Grenze des Verständlichen, das heißt Mitvollziehbaren. Gleichwohl, also auch wenn wir Klemperers Tempi heute nicht mehr folgen werden, ist das langsame Tempo in einem Stück ein ausgezeichnetes Mittel zum Aushören aller Tendenzen. Ich darf daran erinnern, dass es, etwa im künstlerischen Interpretationsunterricht, ein wirkliches Eindringen in alle musikalischen Strukturen ohne extrem langsames Spiel eigentlich gar nicht geben kann. Und dass also auch schnelle Sätze immer wieder auch langsam reproduziert werden müssen. Neben diesem mehr pädagogischen Moment ist aber Klemperers Zeiterlebnis auch an und für sich ausdrucksvoll. Vielleicht wird in seiner monumentalen Perspektive manches erst ganz unvergesslich. Die bedeutenden Interpretationen charakterisieren sich meist schon in den ersten Takten. So beginnt etwa Rosbaud das Adagio in großer Intensität, die im Klang hier zuweilen an Brahms gemahnt und in sehr großer rhythmischer Spannung, die streng wirkt und sich vom Grazioso entfernt hält. Dagegen Georges Sell. Will man Rosbaud als männlich charakterisieren, so könnte man die viel geschwungene Formgebung bei Sell eventuell als weiblich bezeichnen. Beide gehen etwa vom gleichen Tempo aus und verstehen es rhythmisch doch verschieden. Gegen Sell wirkt Rosbaud eine Spur abstrakt. Sell geht vielmehr von körperhafter Bewegung aus, versteht also auch diesen langsamen Beginn schon tänzerisch, wenn auch nur diskret andeutend. In dieser rhythmischen Schwingung liegt das eigentlich Charakteristische seiner Darstellung. Dorati ist der Kammermusiker unter den dreien. In der Rhythmik steht er Rosbaud nahe. Sein Rhythmus ist überaus streng. Im Klang dagegen gleicht er in der größeren Leichtigkeit eher Sell. Er will indessen Sells Wärme nicht. Für Dorati gehört zu Haydn ein nicht beschwerter, sehr luzider Klang. Hören Sie hier den Allegro-Beginn. Alle plötzlich eintretenden Forte-Kontraste mildert Dorati kammermusikalisch, während Rosbaud sie im Gegenteil vertieft und sich damit mehr dem Beethoven-Klang nähert, dem ja tatsächlich der Komponist Haydn an manchen Stellen schon sehr nahe kommt. Musik. das aktivere, zu recht lebhaften Tempi neigende Musizieren Rossbauts hat doch insofern etwas mit Klemperers Musizieren gemein, als auch von Rossbaut so etwas wie moralische Intensität ausging. Auch Rossbaut war in ganz anderer Weise freilich wie Klemperer dem Gefälligen völlig abgeneigt und betonte im Gegenteil überall den Ernst der musikalischen Sache. Daher auch die Assoziation Beethoven, wenn wir seinen Klang beurteilen. Hören Sie jetzt den ganzen ersten Satz, Adagio, Allegro Spirituoso, von Haydns Symphonie Nummer 92. Hans Rossbaut dirigiert. Das war der erste Satz aus Haydns Symphonie Nummer 92. Unter dem Dirigenten Hans Rosbaud spielten die Berliner Philharmoniker. Im zweiten Satz erinnern wir uns nun noch einmal an Klemperers breites Hymnustempo. Dagegen steht Georges Sels liedhafte Gestalt dieses Satzes. Nicht die Achtel, sondern die Viertel sind bei ihm im Adagio-Tempo gehalten. Antal Dorati möchte sich von jeder Art Pathos noch weiter distanzieren. So musiziert er hier sehr leicht hin, was die Gefahr einer gewissen Beiläufigkeit mit sich bringt. Aufschlussreich ist ja immer die Gestaltung der Pausenstellen. Nach großer Intensität am Höhepunkt des langsamen Satzes lässt Rosbaud den Fluss plötzlich abbrechen. Es ist, als würde hier jäh der Hohlraum unter der sonst so gefälligen Oberfläche sichtbar. Aber wieder bleibt Rosbaud doch gewissermaßen noch unanschaulich verglichen mit Sel. Dieser fasst nämlich das plötzliche Abbrechen geradezu szenisch auf. Wir erleben mit Anteilnahme, wie sich diese Ohnmacht im Diminuendo ankündigt und wie dann infolge des weiter durchgehaltenen Decrescendos die Musik geradezu erlischt und versiegt. Nun noch einige Blicke auf den dritten und vierten Satz. Im Minuett-Trio lässt Dorati das Ende des ersten Teils streng rhythmisch ausklingen. Zell dagegen nimmt den Doppelschluss des Teiles als ganz besondere Nuance wahr. Die zwei letzten Melodietöne erscheinen bei ihm etwas gedehnt, sind gleichsam eine kokette Verbeugung. Wiederum wird hier ein wenig das musikalisch Szenenhafte betont. Im Finale hat Rosbauds Darstellung wiederum das Gepräge von Kraft, ja zuweilen geradezu von Heftigkeit. Die Stimmen scheinen sich in gegenseitiger Konfrontation zu streiten. Hiergegen steht wieder Doratis leichtere Artikulation. Bei ihm handelt es sich viel mehr um ein lustiges Spiel als um eine akzentuierte Konfrontation. Doratis bemerkenswerte Virtuosität, seine leichte Diktion und sein blitzend präzises Zusammenspiel kommt in diesem Finale besonders wirksam zur Geltung. Leichtigkeit und Beweglichkeit seiner klanglichen Disposition verhindern keineswegs große Steigerungen. Gerade in diesem Finale erreicht er, meiner Meinung nach, ein Optimum. Hören Sie nun das ganze Finale der Symphonie. Antal Dorati dirigiert. Thank you. Versuchen wir noch eine Bilanz der Aufnahme dieser Sinfonie unter Dorati, Rosbaud und Zell. So lassen sich in jedem Fall für jede Aufnahme positive Gründe finden, gerade sie auszuwählen. Kammermusikalische Virtuosität und ausgewogener Klang bei Dorati, unbestechlicher Ernst und hohe Intensitätsgrade bei Rosbaud, Wärme und Charme bei Zell. Ich möchte trotz des etwas zu dunklen Aufnahmeklangs die ganze Sinfonie nun unter der Leitung Zells spielen lassen, weil, wenn man so sagen kann, gerade in dieser Aufnahme Haydn ganz leibhaftig, ganz menschlich klingt. Bei Zell bleibt zum Beispiel das Rhythmische nicht im Musikalischen, sondern wirkt stark darüber hinaus als bewegende Kraft. Winzige, dazwischen geschaltete Einheiten an Zeit lassen bei ihm ein wenig die Melodien aus der bloßen musikalischen Immanenz heraustreten und an das Sprechen von Menschen erinnern. Der Klang erwärmt sich bei ihm, ohne doch sich als Selbstzweck zu emanzipieren oder romantisch zu werden. Hören Sie nun zum Abschluss Haydns Symphonie Nummer 92 mit den Sätzen Adagio, Allegro Spirituoso, Adagio Cantabile, Minuetto und Presto. Georges Zell dirigiert das Cleveland Orchestra. Thank you. Thank you. Thank you.